Am Samstagmorgen ging ich zum Seeufer hinunter. Elgin saß dort auf der Bank und rauchte. Er trug dasselbe weiße Hemd und dieselbe beigefarbene, im Schritt zu weite Hose. Vielleicht war es auch nicht dieselbe, aber ich habe ihn nie in etwas anderem gesehen. Es war wie eine Uniform. Er bat mich, neben ihm Platz zu nehmen, was ich auch tat. »Haben Sie sich schon eingelebt?« »Ja.« Er nahm sein Portemonnaie aus der Hosentasche und gab mir einen von einer Firma namens The Dream Corporation auf mich ausgestellten Scheck über $1,000. »Bringen Sie den zur Keybank in Castle Rock. Dort habe ich meine Privat- und Geschäftskonten. Wenn Sie wollen, können Sie dort ja ein eigenes eröffnen.« »Kann ich ihn mir auch auszahlen lassen?« »Selbstverständlich. Wissen Sie noch den Namen der ersten Testpersonen in dem Album, das ich Ihnen hingelegt habe?« »Ja, Althea Gibson, Friseurin, dem Foto nach ungefähr 40.« »Sie haben ein ausgezeichnetes Gedächtnis, vielleicht sogar ein eidetisches? Wenn man bedenkt, wie schnell Sie stenografieren können und wie gut Ihr Vietnamesisch ist, kommt mir das durchaus plausibel vor.« Er hatte also Erkundigungen über mich eingeholt, sich schlau gemacht, wie man so sagt. »Kann schon sein. Steno habe ich von meiner Schwester gelernt. Ich habe ihr bei den Hausaufgaben geholfen.« »Und irgendwann konnten Sie es besser als Ihre Schwester?« »Das schon. Aber sie hat die bessere Stelle bekommen. In der Personalabteilung vom Klinikum Eastern Maine. Besseres Gehalt.« Dass sie bereits gestorben war, brauchte er nicht zu wissen. Und ich wollte es ihm auch nicht sagen. »In Vietnam waren Sie Dolmetscher?« »Eine Zeit lang, ja.« »Sie wollen nicht darüber reden? Soll mir recht sein. Schön hier, oder? Friedlich. Später kommen die Picknicker und die Motorboote mit ihrem nervtötenden Lärm. Das geht vom Memorial Day bis zum Labor Day so. Wenigstens wagen Sie sich nicht bis hierher hinauf.« »Weil der Uferabschnitt hier Privatbesitz ist.« »Richtig. Ich will meine Ruhe, Mr. Davis, und ich glaube fest daran, dass ich die Welt verändern werde.« »Sie meinen, was die Welt unter einem Traum versteht?« »Nein, die Welt, wenn ich erfolgreich bin.« Er stand auf. »Ich werde Ihnen einen Fax schicken. Lesen Sie es sich gut durch. Mrs. Gibson wird am Dienstag um 14 Uhr hier sein. Ich habe ihr eine Entschädigung versprochen, damit sie ihren Friseursalon früher schließt. Sie werden sie in Empfang nehmen und ins Haus führen. Zuvor möchte ich Ihnen die Versuchsanordnung zeigen, so gegen Mittag, für den Fall, dass sie etwas früher hier eintrifft.« »Okay.« »Lesen Sie sich das Fax gut durch. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich über die Gegensprechanlage. Und sonst haben Sie bis Dienstag frei.« Er hielt mir die Hand hin, ich stand auf und schüttelte sie. Wieder erstaunte es mich, wie zeitlos er wirkte, wie gelassen und klar. Er war fest davon überzeugt, die Welt zu verändern, er glaubte tatsächlich daran. Ich machte mir gerade einen Kaffee, als das Faxgerät loskreischte. Es war die Einverständniserklärung für seine Testpersonen. Wieder einmal fragte ich mich, wie legal das Ganze war. Auf dem Formular waren leere Felder, die die Testpersonen mit Namen, Adresse und Telefonnummer auszufüllen hatten. Darunter hieß es, dass der Unterzeichnende davon unterrichtet worden sei und eingewilligt habe, vor dem Experiment ein leichtes Hypnotikum zu sich zu nehmen, dessen Wirkung nach spätestens 6 Stunden restlos abgeklungen sein würde. Da Elgin ihnen das Mittel verabreichte, war ich aus der Klemme, falls etwas schief ging, und hatte daher keine weiteren Fragen. Obwohl meine Neugier zugegebenermaßen irgendwie größer wurde, ich hielt es nicht für ausgeschlossen, dass Elgin übergeschnappt war. In Vietnam hatte ich einen Riecher für solche Leute entwickelt. Ich fuhr zum Einkaufen in die Stadt. Die Bank hatte bis Mittag geöffnet. Ich eröffnete ein Konto, reichte den Scheck ein und ließ mir $100 in bar auszahlen. Der Scheck wurde anstandslos akzeptiert. Elgin war ganz offensichtlich kreditwürdig. Ich aß im Castle Rock Diner zu Mittag, kehrte ins Gästehaus zurück und machte ein Nickerchen. Ohne Träume.